Auf der Slide-In Road. Großpapas Dinosaurier von einem Buick kriecht mit Tempo 30 die Schotterstraße entlang. Frank Brown fährt mit zu Schlitzen zusammengekniffenen Augen und hat den Mund zu einer schmalen weißen Linie gepresst. Corinne, seine bessere Hälfte, sitzt mit ihrem aufgeklappten iPad auf dem Schoß vorn neben ihm, und jedes Mal, wenn Frank sich bei ihr vergewissert, ob sie richtig sind, bestätigt sie unerschütterlich, alles sei in bester Ordnung und sie würden in 6, höchstens 8 Meilen wieder auf die Hauptstraße treffen, und von dort sei es dann nur noch ein Katzensprung bis zur Schnellstraße. Sie sagt lieber nicht, dass der blinkende blaue Punkt, der ihren Standort markiert, bereits seit 5 Minuten verschwunden und die Karte eingefroren ist. Sie sind seit 14 Jahren verheiratet und Corinne kennt den Mund, den ihr Ehemann gerade zieht. Es bedeutet, dass er kurz davor ist, einen Tobsuchtsanfall zu bekommen. Auf der geräumigen Rückbank sitzt Großpapa, der seine großen alten schwarzen Schuhe rechts und links vom Kardan-Tunnel platziert hat, flankiert von Billy Brown und Mary Brown. Billy ist 11, Mary ist 9, Großpapa ist 75, eine unendliche Nervensäge, wenn man nach seinem Sohn geht, und viel zu alt für so junge Enkelkinder, aber so ist es nun mal. Seit sie in Falmouth aufbrachen, um Großpapas sterbende Schwester oben in Derry zu besuchen, quasselt Großpapa quasi nonstop. Vor allem über die Tasche auf dem Rücksitz, darin befinden sich Nans Baseball-Andenken. Sie war früher völlig verrückt nach Baseball, erzählt er ihnen. Da sind Baseballkarten, von denen er behauptet, sie seien ein Vermögen wert, was Frank Brown allerdings sowas von bezweifelt. Ihr Softball-Handschuh vom College, signiert von Dom DiMaggio, und der größte Schatz von allem, ein von Ted Williams signierter Louisville Slugger. Sie hat den Schläger in dem Jahr, bevor der Splendid Splinter Schluss machte, bei einer Jimmy-Fund-Wohltätigkeitstombola gewonnen. »Teddy Ballgame ist in Korea geflogen, wisst ihr?« erzählt Großpapa den Kindern, »hat den Schlitzaugen mit seinen Bomben so richtig die Hölle heiß gemacht.« »Kein Wort, das die Kinder kennen sollten«, sagt Corinne vom Beifahrersitz, ohne sich viel davon zu versprechen. Ihr Schwiegervater ist in einer politisch völlig unkorrekten Zeit aufgewachsen, und das steckt einfach in ihm. Sie überlegt auch kurz, ihn zu fragen, was eine im Sterben liegende, halbkomatöse 80-Jährige mit einem Baseballhandschuh und einem Schläger anfangen solle, aber hält diesbezüglich den Mund. Donald Brown hat nie viel über seine Schwester zu sagen gehabt, weder Gutes noch Schlechtes, aber er muss etwas für sie empfinden, sonst hätte er nicht auf diesen Besuch bestanden. Er bestand außerdem auf seinen alten Buick, weil der geräumig sei und weil er meinte, er würde eine Abkürzung kennen, die vielleicht etwas holprig werden könnte. In beiden Punkten behielt er recht. Außerdem hat er einen Stoß seiner alten Comichefte in die Tasche gesteckt. Reiselektüre für die Youngster, hatte er gesagt. Billy interessiert sich einen Scheiß für alte Comichefte und daddelt auf seinem Smartphone. Aber Mary hat sich hingekniet, den Reißverschluss von Großpapas Tasche aufgemacht und sich einen Schwung geschnappt. Die meisten sind bescheuert, aber einige auch ziemlich gut. In dem, das sie jetzt liest, streiten sich Betty und Veronica um Archie, ziehen sich an den Haaren und dergleichen. »Wisst ihr was?« sagt Großpapa. »Damals in der guten alten Zeit ist man mit Benzin für nur $3 zum Fenway gekommen und man konnte zum Spiel gehen, sich einen Hotdog und ein Bier holen und hat für seinen Fünfer immer noch Wechselgeld rausgekriegt«, murmelt Frank hinter dem Steuer. »Genau«, ruft Großpapa, »genau so war's. Im ersten Spiel, was ich je mit meiner Schwester zusammen angeguckt habe, hat Alice Kinder gepitcht. Und Hoot Evers war da gerade Centerfielder. Mann, konnte der Junge schlagen. Er hat einen über den Rightfield-Zaun gehämmert und Nan hat so gejubelt, dass sie ihr Popcorn verschüttet hat.« Billy Brown interessiert sich auch einen Scheißdreck für Baseball. »Großpapa, warum sitzt du eigentlich so gern in der Mitte? Da musst du doch deine Beine so spreizen.« »Ich schaukle gern meine Klöten«, sagt Großpapa. »Was für Klöten?« fragt Mary und runzelt die Stirn, weil Billy kichert. Corinne schaut über die Schulter zurück. »Es reicht jetzt, Großpapa«, sagt sie. »Wir bringen dich zu deiner Schwester und wir haben auf deinen Wunsch auch den Wagen hier genommen, also...« »Und der schluckt Sprit, man glaubt's kaum«, sagt Frank. Was Corinne ignoriert, sie hat ihr Ziel vor Augen. Es ist ein Gefallen, also tu du mir auch einen und behalte deine schmutzigen Worte für dich.